Herzlich willkommen, alle diejenigen, die sich hier dazugeschaltet haben an diesem 15. Juni 2024, einem Samstag. Ziemlich verregnet heute, zumindest jetzt noch, wie das dann im weiteren Verlauf des Tages sein wird. Sei dahingestellt. Der heißeste Sommer aller Zeiten. Bei Temperaturen um die 15 Grad, mollig warm. Und die Wärme- oder Hitzeschutzräume, die müssen jetzt beheizt werden. Und da frage ich mich doch wirklich, was geht in den Köpfen nicht nur derer vor, die so einen Unsinn verplappern und in den Medien veröffentlichen, sondern in den Rezipienten, das heißt in dem Klientel, das solche Nachrichten aufnimmt. Irgendwo, und das war eigentlich bisher immer meine Meinung, muss doch so ein Restbestand von Selbstwertschätzung einsetzen und in den Modus schalten, dass man solchen Unsinn einfach ablehnt und nicht mehr hinnimmt und sich da auch äußert und Stellung bezieht. Ich frage mich gerade bei den sogenannten Akademikern, wie die das schaffen, tatsächlich diese ganze grüne Lügerei, die wir ja jetzt schon seit Jahrzehnten erleben, wo nicht eine einzige Prognose und nicht eine einzige Aussage und nicht eine einzige von diesen Leuten herbeigeredete und vielleicht sogar auch implementierte Technologie irgendetwas gebracht hätte, wahr gewesen wäre oder sinnvoll gewesen wäre. Wie man da noch vor sich selbst rechtfertigt, dass man so einen Unsinn immer noch glaubt und diesem Unsinn immer noch folgt. Also ich hätte jede Form von Selbstwertschätzung verloren, wenn ich diesen Wahnsinn je geglaubt hätte. Ich hätte morgens nicht in den Spiegel schauen können. Und das hat etwas auch mit Ehre zu tun. Ein Mensch entehrt sich völlig, wenn er nur noch diesem Gagatum auch Folge leistet. Mir ist schon klar, dass das durch Ängste motiviert ist. Das ist ja deutlich zu sehen. Wer nicht das Richtige sagt, in Anführungszeichen richtig, das ist ja eigentlich das Falsche. Das ist ja eigentlich das Verrückte. Das ist ja eigentlich das, was nie wahr wurde. Wie gesagt, jede Prognose zum Klima war immer falsch. Das einzig Zuverlässige an dieser Ideologie ist, dass sie ständig falsch liegt. Aber sie wird so gehypt und so gepusht und dann auch noch mit Waffengewalt, dass die Leute Angst haben. Wenn sie jetzt nicht das Richtige denken und sagen und ach, und dann hat man da seine Karriere nicht mehr und dort hat man jenes nicht mehr und dann wird man schräg angesehen? Ja, natürlich wird man schräg angesehen, aber die Frage ist, von wem? Und die Karriere, bei wem? Es ist einfach klar zu sehen, dass dieses System untergeht. Und eine Karriere in einem System, das untergeht, ist eine beendete Karriere. Und wenn das System untergeht, dann hört nicht nur die Karriere auf, sondern der Karrierist geht mit dem System mit unter. Das heißt, das wird schlimmer als nur ein Ende der Karriere. Normalerweise wäre ja das Ende einer Karriere gekennzeichnet durch einen Rücktritt und man geht aufs alten Teil oder beginnt was völlig Neues. Aber wenn man mit einem System untergeht, gibt es nichts Neues mehr. Und dann ist das Ende Gelände. Das kann im schlimmsten Fall zu langen Haftstrafen oder noch schlimmerem führen. Und vor allen Dingen wären ja dann auch Freunde, Bekannte, Familie solcher Leute stigmatisiert. Denn die haben sich ja mit solchen Leuten zusammengetan oder mit denen in einem Haus gelebt. Und dann sind die ja mit in so einer Art Gruppenhaftung. Ja, spielen nicht mit den Schmuddelkindern. singen nicht ihre Lieder. Das ist eine alte Weisheit. Denn wer mit den Falschen sozialisiert, hängt mit drin. Da wird behauptet, man müsse jetzt diese Sache mit dieser C-Krise da irgendwie aufarbeiten. Das wird von beiden Seiten behauptet. Das wird von denen behauptet, die die ganze Zeit schon gesagt haben, hier ist sehr viel Böses und sehr viel Falsches passiert. Und auch die andere Seite versucht das in Anführungszeichen aufzuarbeiten. Sie reden von Transparenz und sie geben entschwärzte Protokolle raus, wie jetzt mit diesen RKI-Protokollen, die ja im Wesentlichen eigentlich nur eine riesige Menge an bewussten, vorsätzlichen Straftaten darlegen und beweisen. Also beide Seiten reden von Aufarbeiten. Aber wer arbeitet denn was auf? Keine Seite arbeitet irgendwas auf. Nun gut, bei den einen, wie zum Beispiel dieser Dr. David Martin und andere, Bodo Schiffmann, Tom Lausen und sein Bruder Sven, die arbeiten da auf. Die helfen auch nach Möglichkeit denjenigen, die negativ betroffen sind durch diese Straftaten, die da passiert sind. Ja, was ist denn da passiert? Passiert ist im Kern Folgendes. Man hat eine Pandemie gefälscht, den Leuten Angst gemacht. Man hat untaugliche Tests dazu missbraucht, falsche Positive zu kreieren und die mehr einer asymptomatischen Infektion vorzutäuschen. Diese PCR-Tests haben in 100 Fällen von positiven Ergebnissen sind 97 falsch positiv und nur 3 richtig. Und was für eine Krankheit dann da diagnostiziert wurde, das kann der PCR-Test nicht sagen, denn der schlägt auf insgesamt mehr als 50 Erkältungskrankheiten an, einschließlich Tuberkulose, die ja eigentlich keine Erkältungskrankheit ist, sondern nur oft so daherkommt, weil es mit Husten verbunden ist. Das heißt, man hat hier mit falschen Tests angeblich Kranke produziert und dann eine Pandemie ausgerufen und hat unter Vortäuschung falscher Tatsachen, nämlich einer falschen Pandemie, die gesetzlichen Regelungen zerstört, die Freiheiten der Menschen zerstört und weggenommen. Und dann kamen Polizeien mit Waffengewalt und haben versucht, die Leute, die nicht gespurt haben, einzuspuren. Ja, was ist denn das? Wenn eine Administration etwas verordnet, und das waren ja alles nur Verordnungen, dann muss sie beweisen, dass das, was sie verordnet, begründet ist und richtig ist. Das heißt, sie hätten mit wissenschaftlichen Ergebnissen aufwarten müssen. Und jetzt stellt sich heraus, dass sie zwar wissenschaftliche Gremien da gegründet haben, aber all diese Wissenschaftler nichts zu sagen hatten. Die RKI-Protokolle besagen nichts anderes, als dass die Wissenschaftler von Anfang an gesagt haben, das ist keine Pandemie. Und die Politik hat gesagt, doch, wir wollen das so. Und dann haben die einfach diese Wissenschaftler überregelt. Naja, und diese Wissenschaftler, das ist ja keine homogene Gruppe. Ihr müsst euch mal überlegen, wie so ein wissenschaftlicher Rat da zusammengesetzt ist. Ja, dann pickt man sich irgendwelche Leute raus, am besten die, die man in der Hand hat, die also in Instituten arbeiten, die staatlich finanziert sind oder die ohnehin schon staatliche Gehälter beziehen oder über die man irgendwas Böses weiß und die deswegen erpressbar sind und so weiter. Und die kommen dann auch aus den unterschiedlichsten Richtungen, haben ganz unterschiedliche Sichtweisen, ganz unterschiedliche Interessen und die kann man jetzt manipulieren. Und die kann man unter Druck setzen. Das heißt, so eine STIKO oder sowas, ist das wirklich sinnvoll? Welche Leute sitzen denn da drin? Wie oft hat man dann im Nachhinein gesehen, dass in solchen Räten und in solchen Kommissionen Leute drin sitzen, die alle aus der Pharmaindustrie kommen? Oder die nach geleisteter Arbeit dorthin gewechselt haben? Hat man denen vorher schon angeboten, wenn ihr schön brav das und das macht, dann kriegt ihr einen wohldotierten Posten bei Pfizer oder AstraZeneca oder sonst irgendwem? Ich meine, Leute, die Wissenschaftler, die dagegen geredet haben, das heißt, diese Susharit Bhaktis und Hockerts und wie die alle heißen, kann die Namen jetzt nicht alle aufzählen, aber die hatten keine Interessen finanzieller Art. Und die sind hinterher auch nicht in wohldotierten Pöstchen in Big Pharma aufgetaucht. Das waren einfach nur Leute, die gesehen haben, da ist etwas vollkommen neben der Spur und gewarnt haben. Und die hatten nur Nachteile. Und jetzt frage ich mal all diese klugen Akademiker, wem glaubt man denn? Einer Kommission, die staatlicherseits eingesetzt ist und wo ich die Geldwege nicht nachvollziehen kann und die Abhängigkeiten nicht nachvollziehen kann? Oder glaube ich denjenigen, die völlig unabhängig voneinander warnen und dabei nur Nachteile kassieren? Die scheinen doch einen echten, ehrlichen Grund zu haben, zu warnen, trotz der Nachteile, die man ihnen macht. Und trotz der Bedrängung und Drücke und Gewalt, die man ihnen antut. Und beobachten wir doch das jetzt mal weiter. Aufarbeitung, Aufarbeitung. Und trotzdem werden die RKI-Protokolle, die sind zwar jetzt entschwärzt und die sind öffentlich, aber wird das gesagt? Nein, die Medien verschweigen es nach wie vor. Die Menschen erfahren es aus den alternativen Medien, ja, aber sie erfahren es nicht aus ihren Mainstream-Medien, denn die sind ja Teil dieses Systems. Und dementsprechend gehen auch die Staatsanwaltschaften und die Polizeien weiter gegen Bürger vor und quälen die mit Prozessen und Hausdurchsuchungen und was nicht, ja, mit Waffengewalt. Und quälen diese Leute und nehmen denen viel Geld weg. Angeblich sollen die irgendwelche Straftaten begangen haben. Ja, nun, was haben die gemacht? Die haben im besten Fall gar nichts gemacht, was irgendwie justiziabel wäre. Und im schlimmsten Fall haben sie Notwehr eingesetzt, um gegen Verordnungen vorzugehen oder sich rauszuwinden aus Verordnungen, die ohnehin falsch waren und sie obendrein um ihre Gesundheit und ihr Leben bringen, wie die RKI-Protokolle ja nun beweisen, die völlig jeglicher Rechtsgrundlage entbehren. Aber trotzdem gehen jetzt noch, Staatsanwaltschaften und Richter hin und verurteilen zu Tausenden solche Leute. Das sind Tausende von Prozesse anhängig. Das sind gegen Ärzte, die irgendwelche Salzlösungen verimpft haben, um ihre Patienten zu schützen, sind noch Hunderte von Prozessen anhängig. Und auch diejenigen, die widerrechtlich im Gefängnis sitzen oder Berufsverbot haben oder sonstige Strafen haben, die werden nicht vom Kanthaken gelassen. Das geht immer weiter. Die Justiz schlägt um sich mit einer brachialen, brutalen Macht. Völlig unsinnig. Völlig gegen Recht und Ordnung. Denn die RKI-Protokolle beweisen, dass das, was hier staatlicherseits geschehen ist, falsch ist, rechtlos ist, Unrecht ist. Und auch im Ausland, ja, dieser Anthony Fauci, Marjorie Taylor Greene hat neulich gesagt, den Arzt oder Doktor zu nennen, fällt ihr nicht mehr ein, weil das ist kein Doktor. Dem gehört eigentlich dieser Titel aberkannt. Und da hat sie recht. Aber wem hat man die Titel aberkannt? Ja, einem Susharit Bhakti und anderen. Denen hat man die Titel aberkannt. Das sind unbescholtene Männer. Die haben nie irgendein böses Verbrechen oder irgendwas gemacht. Aber dieser Anthony Fauci, so sieht es ja immer mehr und mehr aus, ist Dr. Evil. Dr. Tod. Von dem stammt ja auch dieses Medikament Remdesivir, das in 53% aller Fälle, wo es angewendet wird, zum Tod führt. Jetzt müssen wir überlegen. Wenn ich 100 Patienten das gebe, dann sterben 53 dran und die anderen 47 haben schwer geschädigte Nieren. Das ist doch kein Medikament. Aber das haben die Krankenhäuser den Patienten gegeben, wenn sie mit angeblichem Covid kamen. Das wiederum festgestellt wurde durch diese flimsigen Tests, die in 97% aller Fälle ein falsches Ergebnis bringen. Naja, und durch die Nierenschädigung ist dann die Lunge voll Wasser gelaufen und dann hat man das geröntgt und gesagt, oh, eine Pneumonie, und hat ihn ans Beatmungsgerät gehängt und dann tot gemacht damit. Ja, Leute, da könnt ihr doch nicht sagen, das haben wir nicht gewusst. Weil spätestens nach dem dritten Toten müsste ja klar sein, dass an dieser Medikamentierung was nicht stimmt. Und dann hört man auf damit. Aber es ist ja noch schlimmer. Es wurde ja jetzt in Indien gesagt, dass alle diejenigen, die verfügbare Medikamente wie Hydroxychloroquin, Ivermectin und anderen, die da hätten helfen können, unverfügbar gemacht haben, dass man die strafverfolgt. Und wenn das in Indien beginnt, wird das weitergehen. Ich weiß, dass Putin das auch schon macht. Ich weiß, dass in anderen Ländern das auch schon läuft. Das sind schon viele Prozesse gelaufen. Und das ist ja nicht nur unterlassene Hilfeleistung, sondern das ist ja das Wegnehmen von hilfreichen Medikamenten. Ganz egal, ob ich hingehe und die verbiete oder auf den Index stelle oder ob man den Apothekern sagt, bitte gebt das nicht weiter. Ja, also das ist zum Beispiel in vielen Staaten der USA passiert, dass man den Apotheken gesagt hat, wenn da Ärzte kommen und das verschreiben, dann gibt das nicht mehr her. Also auf welcher Ebene auch immer da versucht wurde, das zu machen, das muss geahndet werden. Und ich denke auch, dass es das wird. Das lässt sich gar nicht mehr verhindern. Das nimmt weltweit seinen Lauf. Schon jetzt. Und das wird natürlich irgendwann dieses Deutschland auch erreichen. Ganz egal, ob hier der größte Klimaschwindel läuft oder nicht und ob die Welt erhitzt wird bei 15 Grad, die Leute an Hitzetod sterben, weil sie den Mist glauben. Es wird nicht helfen. Deutschland hat viel zu viele Außengrenzen, als dass es eine Insel sein könnte. Selbst wenn man da jetzt einen Graben zieht und Wasser reinschüttet, bleibt es immer noch ein Binnenland und ist keine Insel im Pazifik. Sowas könnte man vielleicht auf Neukaledonien machen, aber nicht in einem Land in der Mitte Europas. Und deswegen auch mal denjenigen, die das beruflich zuhören müssen und so weiter, mal zum Denken gegeben. Ihr seid nicht auf der Insel der Glückseligen, wo ihr machen könnt, was ihr wollt, sondern es holt euch mit riesigen Schritten von außen her ein. Und auch wenn man das deutsche Volk verdummt hat und auch wenn man die Leute dazu gebracht hat, breit grinsend in den Spiegel schauen zu können und den größten Blödsinn glauben zu wollen, nur weil es der Karriere dient. Das ist völlig egal. Dieses System wird untergehen. Und es ist nicht mehr lange hin. Allein schon diese Betrachtung des 2+4 Vertrags. Was ist der 2+4 Vertrag? Da haben Firmen einen Abschluss gemacht, einen Vertrag geschlossen. Das hat völkerrechtlich null Bedeutung. Ja, da waren die Firmen auf der westlichen Seite und die damalige Firma Sowjetunion. Das waren Firmenkonstrukte. Ja, inzwischen wurde aus der Firma Sowjetunion die Firma Russische Föderation. Und erst durch die neue Verfassung, die dann in Russland eingeführt wurde, ist das aus der Firmenriege rausgenommen und wieder völkerrechtlich verankert worden. In den USA ist es noch nicht so weit. Steht allerdings kurz bevor. Auch noch nicht in Frankreich, Großbritannien und so weiter. Das sind Schritte, die noch kommen. Aber die kommen sehr schnell und die kommen alle gleichzeitig. Nämlich genau dann, wenn die USA das einführen, weil die ja die Hauptmacht derjenigen Staaten sind, die das bisher noch verhindern und ablehnen. Auf der anderen Seite, um Russland, wird das ganz schnell dann auch kommen. Es gibt einige Vorläufer, wie zum Beispiel die Russische Föderation, aber das sind Ausnahmen. Aber was jetzt auf jeden Fall passiert ist, wenn dieses Vertragswerk, ja, das ist ein reiner Privatvertrag zwischen Privatinstituten wie Firmen eben sind, die haben keine völkerrechtliche Bedeutung. Die sind ja auch nach dem Seerecht deswegen begründet. Und wenn da jetzt so ein Vertrag gekündigt wird, dann hängt natürlich das, was hier Besatzungsregime Deutschland genannt wird oder BRD oder Bundesrepublik oder welche lustigen Namen man diesem Firmenkonstrukt auch gibt, hängt voll in der Luft. Die können nichts mehr machen. Sind handlungsunfähig. Denn wen ministriert denn dann die Außenministerin? Die sitzt ja dann in der russischen Besatzungszone und ob sie da nochmal rauskommt, ist die andere Frage. Und vor allem, was will die, wenn sie in Bonn einen Regierungssitz hat und ihren Amtssitz in Berlin dann noch machen? Das sind zwei verschiedene Besatzungszonen. Und als Besatzungszone Ost kann sie nicht mehr sprechen, weil da jetzt ja der Herr Putin die Hand drauf hat. Ja, der ist ja eigentlich der Chef von dem Ganzen, weil der der Oberste vom alliierten Kontrollrat ist. Naja, und dann wird das Ganze einfach ad absurdum geführt. Das heißt, in dem Moment, wo Russland diesen Vertrag knickt, in Reißholz steckt, ist das Ganze hier abgefespert. Nur noch eine Farce. Ich meine, das ist es ja jetzt schon, aber dann wird's offensichtlich. Und dann ist das in aller Munde. Und dann muss man das auch in der UNO zum Thema machen. Ja, die Feindstaatenklausel, all das gehört dann auf den Prüfstand. Das ist dann mit einem einzigen zerrissenen Stück Papier auf dem Tableau. Naja, das wird lustig. Und all denjenigen, die ihre Karriere auf diesem etwas Lustigem da begründet haben, die werden dann spüren, dass damit nicht nur die Karriere, sondern viel mehr beendet ist. Deswegen mein treuer Rat, Rückwärtsgang rein und da raus. Ja, hört auf, Waffengewalt anzuwenden und hört auf, irgendwelche Leute da zu bedrängen, die euch gar nichts gemacht haben. Auch den Polizeien. Wem wollt ihr denn hinterher sagen, ihr hättet gedient? Dem Volk, das ihr gequält habt? Mit Metermaßstäben und Abstandsregeln und Maskenpflichten und die Kinder beim Schlittenfahren mit dem Hubschrauber verfolgt? Also das ist so, das ist natürlich nicht jeder Polizist hat das gemacht, ist mir auch klar. Aber das ist so ein Bild, das sich bei mir eingeprägt hat. Ein Hubschrauber fliegt über eine Rodelbahn und macht da irgendwelche Kinder beim Rodeln-Ding fest. Also das ist für mich der Wahnsinn. Mit welchem Aufwand war es da gemacht wurde. Und jetzt stellt sich raus, die Kinder waren nie gefährdet und sie waren auch nie eine Gefahr. Und den deutschen Micheln, die ist noch so ein bisschen im Dämmerschlaf da vor sich hin vegetieren, den möchte ich mal sagen, Leute, guckt euch doch mal an, wie diese sogenannte Aufarbeitung aussieht. Die Prozesse gehen einfach weiter, als wäre nichts. Da wird überhaupt nichts aufgearbeitet. Sondern diese Staatssimulation ist wie eine Schlange in den Klauen des Adlers. Sie windet sich und schlägt um sich und versucht noch irgendwas zu machen. Aber sie ist schon lange geliefert. Sie will sich's nicht eingestehen. Und ihr Schlafmilchchen sollte das mal langsam merken. Ich rufe nicht auf, dass ihr euch bewaffnet auf die Straße geht oder so irgendwas. Das macht gar keinen Sinn. Aber ihr müsst zumindest mal in die innere Kündigung gehen und sagen, das ist ein System, das kann so nicht weitergehen. Auch dieses Wählen gehen, was soll das denn bringen? Hat jemals eine Wahl irgendwelche Vernunft gebracht? Wie lange wollt ihr denn das noch weiterdrehen? Die Politiker sind doch genau die, die die Probleme machen, von denen sie dann uns vorlügen, sie würden sie lösen. Also warum wählt man solche Leute? Das kann nur gehen, wenn man diese Leute wegtut und abschafft und sagt, nein, wir wollen das in Zukunft anders haben. Na, es gibt ja nur drei Möglichkeiten. Welche Staatsformen gibt es denn? Ja, es gibt die Monarchie und es gibt die Republik. Ja, und dann gibt es halt noch das, was keiner will, nämlich die Diktatur. Mehr haben wir nicht. Das sind die drei Staatsformen, die es überhaupt gibt. So, und jetzt ist die Frage, wo wohnen wir? Sind wir in einer Diktatur oder in einer Republik? Ja, das muss nicht sein, weil da außen dran steht Republik, dass es dann auch wirklich eine ist. Kennt man ja oft genug, dass nicht das drin ist, was draufsteht, sondern dass das ein sogenannter Etikettenschwindel ist. Und wenn also eine angebliche Republik plötzlich alle Grundrechte ihrer Bürger abschafft, mit einer gefälschten Pandemie und dann mit Verordnungen regiert, das heißt die gesetzgebende Gewalt einfach rauslässt, dann ist das eine Diktatur und keine Republik. Denn Republik, was heißt das? Das heißt Res publica, das ist lateinisch und heißt Sache des Volkes. Das heißt, das Volk regiert in einer Republik und nicht eine geschäftsführende Regierung. In einer Republik muss Landrecht gelten und nicht Seerecht. Und da müssten die Polizisten nicht blau in Marineuniformen eingekleidet sein. Und so weiter und so fort. Daran können wir das feststellen. Also Leute, kommt wieder in euer Selbstwertgefühl und gesteht euch ein, dass das, was ihr die ganze Zeit geglaubt habt, einfach Mumpitz ist. Kommt wieder auf den Boden der Realität zurück. Auch ihr Akademiker. Wolkenkuckucksheim ist schön, aber wenn unten der Boden rausfällt, ist Wolkenkuckucksheim einfach tödlich hoch und der Absturz groß. Und deswegen gebe ich den Rat, kommt wieder ins Selbstwertgefühl und habt wieder einigen Respekt vor euch selber und hört auf, euch verarschen zu lassen. Das soll's für heute gewesen sein. Bis bald. Ciao.